Mir erscheint aber eben diese neue Feminismusbewegung, die immer noch betonen muss, dass sie ja irgendwie Spaß beim Sex haben kann und Männer eigentlich gar nicht so doof findet, das erscheint mir total anachronistisch. Aus meiner Sicht ist das eine Wiederbelebung von einer Kampfstruktur, von einem Frontenkrieg, den man dadurch wiederbelebt, dass man ihn für überwunden erklärt, obwohl er eigentlich doch aus dem Bewusstsein der breiteren Masse dieser nachfolgenden Generation in dieser plakativen Form verschwunden ist. Und darüber gerät aber in Vergessenheit, dass wir ganz konkret an politischen Prozessen weiterarbeiten müssen, weil Deutschland hängt auch ganz deutlich anderen europäischen Ländern hinterher, was die konkreten Bedingungen angeht, für Frauen Beruf und Karriere zu vereinbaren und so weiter und so fort. Diese ganz konkreten Probleme, ja. Und ich würde die eigentlich gerne nicht unter der Fahne eines feministischen Kampfes angehen, sondern ich hätte es lieber, dass die Gesellschaft sagt, das sind keine Frauenprobleme, also quasi Minderheitenprobleme, als wäre die Frau eine Minderheit, sondern das sind gesellschaftliche Probleme.